möge an diesem morgigen Tag jeder Deutsche die Stunde erkennen. Sie ermessen und möge er sich in Demut verbeugen vor dem Willen des Allmächtigen, der in wenigen Wochen ein Wunder an uns vollzog. Deutschland sieg heil! Jetzt gibt es Österreich! Die deutschen Truppen ziehen in Wien ein. In diesem Augenblick aber möchte ich nur dem, der mich eins von ihr weg, der mich meinen Weg finden ließ und der mich zurückkehren ließ, auf das Heimat und einführe, Deutsches Reich, rein Deutsches Reich. Fügt Österreich seit jeher ein in die deutsche Volks- und Schicksalsgemeinschaft. Ich habe in den letzten Jahren versucht, die früheren Machthaber in Österreich vor diesem ihren Wege zu warnen. Dass wir der Gewalt weichen, so verabschiede ich mich in dieser Stunde von dem österreichischen Volke mit einem deutschen Wort und einem Herzenswunsch. Gott schütze Österreich! Sich aufopfern für ein Ideal! Einsetzen für ein Ideal! Das ich habe Herrn Benesch ein Angebot gemacht! Das kennen Sie nicht! Es ist nichts anderes als für Realisierung dessen, was er selbst schon zugesehen hat! Ich will dich vernichten! Jetzt! Er hat jetzt! Lugheit, hilf mir! Frieden oder Krieg! Dich so in die Ecke hinein zu manövrieren, dass du zu keinem Sturm kommst! Und dann kriegst du dein Stoß ins Herz rein. Horváths Ast von Ulrich Land. Regie Jörg Schlüter. Muss dieser Zug so langsam fahren, mein Gott? Und das bis Paris, Stunden um Stunden. Sämtliche Gedanken fertig gedacht, durchgewalkt, festgehämmert von diesem ewigen Schienenrhythmus. Das ist das letzte Mal, dass ich dir hinterherreise, Horváth, das sage ich dir. War das jetzt nötig, dieser Abgang? Viel zu früh. Zu früh, verdammt! Ein Ast, das kann mir keiner erzählen. Einfach so aus heiterem Gewitterhimmel kracht irgend so ein Kastanienast runter und Horváth. Nein. Erst wieder Fuß gefasst. Zwei Romane in Arbeit. Ich kapier's nicht. Wieso jetzt? Wieso er? Nicht dieser Ast, dieser nackte Zufall. Nie. Aber auch bisschen viel Schicksal auf einmal. Da steckt wer dahinter. Aber wer? Wer wollte ihm was? Horváth, sag schon, wer wollte dir was? Jugend ohne Gott, Seite 9. In der heutigen Zeit, wo niemand weiß, ob sich morgen die Erde noch drehen wird. Ja, dem Kleinen und Kleinsten gehörte deine besondere Art von Liebe. Dem Anonymen. Denen, die Masse sind, ohne es zu wissen und ohne sich zu bekennen. Hertha, und die doch in der steten, kennst du die Frau? Unbegriffenen Sehnsucht da, leben, drüben. Eines edleren Menschentums teilhaftig zu sein. Da, drüben. Du hast ihre Sprache verstanden. Bisschen ab von der du Gesellschaft. Du hast oft die Seelenlosigkeit da. Ihrer Zufallsworte enthüllt. Und doch irgendwie kommt mir das Gesicht bekannt vor. Da steht doch überhaupt keiner uns. Ja, dann mach doch die Augen auf. Der Hoffnung jetzt. Aller Kreaturen. Verdammt nochmal, jetzt sehe ich sie auch nicht der mehr. Wo ist die hin? Unverblümten Sprache, ich war doch gerade noch... Dumpfs, ich hätte schwören können. Des zeitgebundenen Alltags erwuchs dir ein ganz persönliches und neu geartetes, ein zartes und kraftvolles Dichtertum. Horvaths Eltern und sein Bruder blieben noch einen Augenblick. Aber wir kamen uns irgendwie nutzlos vor, gingen zurück zum Eingang des Friedhofs. Eine jammervolle Schar zerzauster Vögel, grinste Zuckmeier. Wohl wahr. Und Ödön hätte sich königlich amüsiert. Zu allem Überfluss die ganze Zeit dieser schmutzig-graue Pariser Regen. Und keiner von uns hatte natürlich einen Schirm. Exilanten aus aller Herren Länder, zusammengetrommelt, um Horvath die letzte Ehre zu erweisen, standen im strömenden Regen mit abgeschabten Schals und geflickten Schuhen. Der eine oder andere schon trefflich betrunken, mit bekleckertem Anzug. Und kamen nicht klar mit diesem seltsamen Tod. Das Wort Nazis fallen lass, verdreht dieser Holzklotz von einem Kommissar bloß die Augen. Ihr denkt auch, die haben bei allem die Finger im Spiel. Leute, ich sag's euch, nicht dieser verrückte Ast. Die haben den umgebracht und... Und das Gewitter bestellt und Donnerschlag und Sturm, dass der vorbeihuschen Flugs mal ein paar Kastanienäste auf die Champs-Élysées knacken lässt. Und die ganze Pariser Mordkommission inklusive Pathologie, alle stecken mit den Nazis unter einer Decke, oder wie? Ich weiß es doch auch nicht, Walter. Wer sagt euch eigentlich das nicht? Doch, fangt ihr jetzt auch mit diesen Hirngespinsten an? Wie Horvath? Nein, Mering. Beim besten Willen will mir nicht in den Kopf, dass dieser brutale Tod nichts gewesen sein soll als das Ergebnis von Horvaths Mystikspinnereien. Wenn ich das schon höre, wo er doch felsenfest davon überzeugt war, er hätte das zweite Gesicht, hat er sich also prompt vom verlängerten Arm einer seiner Chimären den Schädel einschlagen lassen, halt ich alles für Quatsch. Tut mir leid, ich glaub Horvaths Aberglauben nicht. Leute, ich gehe da noch mal hin. Das kannst du dir sparen. Auch ein Ulrich Becher findet da nichts mehr. Da ist klar Schiff gemacht. Der Ast ist längst Kleinholz. Ich muss klar Schiff in meinem Kopf machen. Ich muss dahin. Und dann fange ich doch mal ganz von vorn an. Mein Führer! Als letztes, oberstes Organ des Bundesstaates Österreich, melde ich dem Führer und Reichskanzler den Vollzug des gesetzmäßigen Beschlusses nach dem Willen des deutschen Volkes und seines Führers. Österreich ist ein Land des Deutschen Reiches. Tod. Und Reichsrot bis in den Tod. Und Reichsrot. drei Monaten, Wien, im März 38, da war Horvath noch mit dieser skandalösen Blindheit geschlagen, mit seiner absolut unerschütterlichen, ich doch nicht, Sicherheit. Da wagt sich kein Hitlergruß mehr hervor. Wir Österreicher haben uns wieder gefunden. Himmel und Mensch sind auf der Straße. Ja, schon, aber was für eine Sorte hat der Oberwasser-Horvath? Die Nazis, die Mitläufer oder die letzten Österreicher? Na geh, wieso müsst ihr denn so schwarz sehen? Der 13 ist doch erst übermorgen. Mal leise, mal der Schusch nicht. Mit einem deutschen Wort, mit einem Herzenswunsch. Mit diesen Worten hat Kanzler Schuschnigg jetzt seine Rücktrittsrede beendet. Damit ist der Weg frei für die Heimkehr Österreichs ins Deutsche Reich. Adolf Hitler selbst wird schon in den nächsten Tagen Arthur Seyß-Inquart zum Reichsstatthalter der Ostmark ernennen. Heil Hitler! Das war's ja dann wohl. Ich hab nicht die geringste Lust abzuhauen ins Exil. So viel Gelaufe für das bisschen Leben. Werden wir uns noch mal nach sehnen, Hertha, dass wir uns bloß über ein Gelaufe zu beklagen haben. Ich übereil nix. Wann's kommen und mich fangen wollen, schwimm ich nachts ein bisschen durch die Teier. Er fragt sich bloß, wohin. Na, schaut euch das an. Sind die nicht tierisch? Da braucht man sich nicht wundern, dass man es mit der Angst zu tun kriegt. Gut, dass ich mich für Montag in Budapest angesagt habe. Wie wenn ich's geahnt hätte. Naja, was soll ich sagen? Ich hab's geahnt. Nix aus dem Schießhaus, dann gib's zu. An am 13. pack ich die Koffer und schleich mich. Jugend ohne Gott. Seite 21. Sie pfeifen auf den Menschen. Sie wollen Maschinen sein. Schrauben, Räder, Kolben. Doch noch lieber wären sie Munition. Bomben, Schrapnells, Granaten. Die Wiener Szene löste sich auf. Kuba und USA. Brüssel, Paris, Polen, zerstreut in alle Winde. Und ich ab in die Schweiz. Aber Horvath, der marschiert trotz alledem mal zuallererst in eine dieser kleinen Souterrain-Kammern im Wiener Prater. Dass ihr nicht wisst, wohin, woher, wo bleiben, wo ziehen, das wundert mich nicht im Geringsten. Seht nur, wie eure Lebenslinie ausfranst, zerfasert. Ja, und was soll ich, wie, dagegen tun? Hier, seht ihr? Nicht mehr lang. Und ihr kommt an eine Wegabzweigung. Da, lasst euch ein auf die wirren Wege eurer Lebenslinie und eure Angst wird sich verflüchtigen. Auch wenn die Zukunft keine Ruhe für euch bereithält. Ja, Sie haben leicht reden. Wir werden nicht dafür bezahlt, dass wir nur die rosigen Seiten des Lebens prophezeien. Ja, das verlangt ja auch keiner. Aber ist ja wohl noch lang kein Grund, dass Sie alles Elend dieser Welt auf meine Schultern laden. Sie liefern dann ja förmlich dem Schicksal aus. Man wird ja noch verlangen können, dass Sie wenigstens ein bisschen das Glück beschwört. Mach 13 Schilling. Hat ihm ein Kuvert voller Akt- und Nacktfotos aus dem blutverschmierten Regenmantel gezogen. Mehring, du hast keine Ahnung, was das zu bedeuten hatte. Lass doch! Irgendwie kam mir das Mädchen auf den Fotos bekannt vor. Was? Woher? Weißt du, wie viele von solchen Frauen es hier in Paris gibt? Und wie viele von den Bouquinisten da drüben genau solche Fotos feilbieten? Doch. Das Gesicht, das kenne ich. Eindeutig, das sehe ich nicht zum ersten Mal. Die sich da auszieht. Dieses weiße Kleid, wo alles durchleuchtet. Jugend ohne Gott. Seite 27. Es kommen kalte Zeiten. Da wird die Seele des Menschen unbeweglich, wie das Antlitz eines Fisches. Horvath kreuzte auf seiner Odyssee von Wien über Budapest und Mailand schließlich bei mir auf, in Zürich. War abzusehen, dass er kommen würde, nicht bloß, weil er Geld brauchte. Notorisch klamm, wie er war, nein. Aber wie ich sag, ich könnte ihn erstmal eine Zeit lang durchfüttern, ließ er sich nicht zweimal bitten. Sein Äußeres hatte kein bisschen gelitten unter der Rumreiserei. Von Kopf bis Fuß saloppe Eleganz. Reiste fast ohne Gepäck. Aber das war neu, dieses Flackern in deinen Augen. Das ist nicht zum Aushalten. Wo ich gehe und stehe, Utz, die sind schon überall. Wo ich auftauche und abtauche, die wissen über jede, aber über auch jede von meinen Bewegungen Bescheid. Du hast schon immer gern Gespenster gesehen. Und überhaupt, ich meine, bis vor kurzem konntest du es doch gar nicht so schlecht mit den Nazis. Auf deinen eigenen Antrag hin aufgenommen als ordentliches Mitglied des Reichsbunds deutscher Schriftsteller. Im Zustand geistiger Umnachtung gestellt, den Antrag, das habe ich dir schon tausendmal erzählt. Und hast dann zu allem Überfluss auch noch deine ganzen Stücke über die Klinge springen lassen. Dich öffentlich distanziert. Als hättest du nichts Eiligeres zu tun, als dir die Nase aus dem Gesicht zu schneiden. Die sind mir im Knack. Unsinn. Die haben andere Sorgen. Ich weiß nicht. Gnome, Dämonen oder was. Da wollen Greife nach mir greifen. Ich weiß, ich spüre, da lauert was. Überall lauert da was. Im Schatten witzen die Schnitter, die Sens. Jetzt bleib auf dem Teppich, ich bitte dich. Ich hab keine Angst vor dem Tod, nicht. Ich hab Angst vor der Qual vor dem Tod. Meine verdammte Mordsangst. Ich muss weg, ich muss weiter, aber ich weiß nicht, wohin. Da, schau. Da vorne, da und der. Gerade wenn man vom Satan redet. Der Kerl da mit der Zeitung, der jetzt, das ist garantiert einer von denen. Kann sein. Mag sein, vielleicht. Vielleicht auch nicht. Überall lauert was. Zerfrisst mich wie Säure, die Angst. Es geht alles den Bach runter. Einfach nichts mehr hat Bestand, nichts. Außer wo es um Mord und Totschlag geht, das bleibt. Steht über der Zeit. Das sind die Stücke, wo die Leute mitgehen. Das Theater dem Publikum als Kultstätte zur Befriedigung asozialer Triebe. Tempel der gesteigerten Erbitterung. Zum stellvertretenden Ausagieren der eigenen Mordslust. Horvaths schwarze Psychoanalyse des Theaters. Bravo. Ich wollte ihn auf andere Gedanken bringen. Wollte mit ihm lästern über diesen unsäglichen Karneval der hohen Tiere, die sich im Grand Hotel National in Luzern rumtrieben. Bei diesen gruseligen Versteigerungen. 700 zum ersten, zum zweiten und zum dritten. Und damit geht auch dieser Akt von Egon Schiele gehen die Amicitia an den Herren im grauen Janker da vorne. Glückwunsch! Als nächstes los, Nummer 64, die Winzbraut von Oskar Kokoschka. 2000 Franken sind aufgerufen für die Winzbraut. 2000 Franken, bitte bieten Sie! Niemand! Du Utz, wie kommen dir denn all die Österreicher? Niemand. Alle aus der Wiener Szene, wieso gerade die, wieso gerade hier? Alle als entartet deklariert. Schiele entartet noch sehr was. Wir haben hier Schiele-Bilder wie sauer Bier verhökert. 450 sind geboten, danke schön. 450, das erste Gebot. Jawohl, 470. Schau dir bloß die Stielaugen von diesem Kerl da an. Mianka Ding. Schon das dritte, dass dir sich einheimst. Und zwar nur solche. Kein einziges anderes nicht. Auch nicht vom Schiele, kein Landschaftsbild und auch kein Porträt. Nur die, wo man sofort einen Knoten in der Hose kriegt. Ebenfalls ein Bild von Egon Schiele. Auch das eher erotischen Inhalts, wie man sieht, ein weiblicher Akt. Entschuldigen Sie, Herr, ich möchte, ich wollte Ihnen Ich habe gesehen, wie Sie gerade die Schiele-Gemälde ersteigert haben. Ich hätte da ein Angebot für Sie. Bedauere, habe mich bereits verausgabt. Ein hochinteressantes Angebot, glauben Sie mal. Darf ich vielleicht erst mal erfahren, mit wem ich das Vergnügen habe? Ödön von Horvath. Ödön von was? Sagt mir nichts. Ja, wahrscheinlich nicht zuletzt deshalb, weil meine Schriften... Ah, ein Federfuchser. Welche Ehre. Ja, ganz im Gegenteil. Bin ausgeschlossen worden aus dem Reichsbund deutscher Schriftsteller und... Das heißt aber, Sie waren mindestens erst mal drin. Alle Achtung! Schädliches und unerwünschtes Schrifttum, wenn Sie verstehen. Und nicht nur meine Literatur, vermutlich gehöre auch ich selber zu den schädlichen und unerwünschten Elementen. Nicht ganz abwegig, die Vermutung, vermutlich. Ich wollte Ihnen jedenfalls anbieten... Ja? Aha. Wie kommen Sie denn daran? Sämtliche Schiele-Sammler suchen gierig nach einem solchen Stück... Und irgend so ein hergelaufener Schreiber? Nun ja, bei Licht besehen. Wissen Sie, ich bin nun alles andere als ein Schiele-Verehrer. Ja, das sah eben ehrlich gesagt ein bisschen anders aus. Unzüchtiges Geschmiere, fühle mich sittlich-moralisch der Integrität, der Reinheit der deutschen Kunst verpflichtet. Also, was bieten Sie? Sitzendes, nacktes Mädchen mit Strümpfen und Schuhen. Wissen Sie, ich will um keinen Preis, dass solche Liederlichkeiten im Namen der deutschen Kultur irgendwo in der Welt kursieren. Und müsste ich dafür mit dem Schwert in der Hand durch die Lande ziehen und die Schandmale von den Museumswänden schlagen? Und diese Schiele, also diese brutale Nacktheit, entstellte verzerrte Leiber von unsäglicher, roher Verruchtheit. Alle mit völlig abwesenden Blicken. Ihr Angebot. Na, allemal besser, dieses Schweinepriestergekleckse ist bei mir in Verwahrung. Verwahrung? Ich hatte schon befürchtet, Sie vernichten das alles sofort auf dem Scheiterhaufen. 150 Franken. Sagen wir das Fünffache. Wie bitte? Ein angemessener Preis ist die einzige Garantie für mich, dass Sie nicht gleich zu Ihrem moralisch integren Schwert greifen und die Zeichnung in Stücke schlagen. Also, 800. 170, mein letztes Wort. Für diese luppige Fackelei. Das ist lächerlich, einfach lächerlich. Und jetzt machen wir doch mal Nägel mit Köpfen. 170. Und wenn Sie es dafür nicht rausrücken, hetze ich Ihnen ein paar Abgesandte des tausendjährigen Reiches auf den Hals, die Sie lehren werden, was es heißt, entartete Kunst mit jüdischen Schachermethoden an ehrbare Deutsche losschlagen zu wollen. 70. So, hier... Meine 170 Franken im Tausch gegen Ihr Einwickelpapier da. Und zwar Dalli. Nicht, dass ich es mir wieder anders überlege. Na? Hat er angebissen? Saftwarsch. Lächerliche 170, aber nichts im Auge als Visite und Moral. Hey, mein lieber Schwan, hast du die gesehen? Wen denn? Na, die. Die komplett in Weiß, die da gerade deinem Kunstfreund hinterher ist. Hinter dem Saftarsch ist keiner her. Ich hatte ihr Gesicht gesehen. Bildschön. Bloß wieso sah sie diesem... Sie sah diesem Saftarsch so verdammt ähnlich. Und wieso hat der Horvath sie nicht gesehen? Der hatte doch immer einen Blick für Frauen. Jugend ohne Gott. Seite 61. Sie gab mir einen Kuss auf den Mund. Dabei steckte sie mir die Zunge hinein. Ich sagte, sie ist eine Sau und was sie denn mit der Zunge mache. Da lachte sie und gab mir wieder so einen Kuss. Na wart, dachte ich. Ich fasste vorsichtig unter ihr Kleid und riss es plötzlich hoch. Sie hatte keine Hosen an. Und plötzlich sprang sie auf. Und riss mich wild zu sich herab. Nach dem Luzernabstecher machten wir auf dem Zürichberg eine Wein- und Wandertour nach der anderen. Sagenhaft guter Alpinist. Und er hat sich natürlich nicht lange bitten lassen, einen Ausflug mitzumachen in die Gastwirtschaft meiner Tante im Kanton Schwyz. Gut, das geht mal den Nieren. Wo ich hinkomme, sind schon da. Die wollen mir ans Fell. Nichts erst recht, wo ich dieser Nazi-Drecksau die beschissenen 170 Franken aus dem Buckel geleiert habe. Überall liegen sie auf der Lauer. Überall. Aber hier nicht, Ödön. Hier nicht. Ich träum von nichts anderem mehr. Schweißgebadet wache ich mitten in der Nacht auf. Nicht einmal tagsüber kriege ich die Albträume weg. Die sind so verflucht nah, diese Träume. Diese Traumbilder und Träume, die nah sind, sind auch wahr. Oder werden wahr. Hör auf jetzt. Amüsier dich. Hey, Leute, kommt mal. Mein Freund hier kennt Kartentricks. Sowas habt ihr noch nicht gesehen. Geh hör auf, Uz. Na, du mach schon. Die junge Frau hier ist doch schon ganz nervös. Na gut, meinetwegen. Das ist mit der Akel. Holen's mal den Herzbuben raus, gnädiges Fräulein. Danke. Und legen Sie ihn irgendwo dazwischen. Moment. So. Jetzt wird gemischt. Das geht's doch nicht. Alle guten Dinge sind. So. Genau das. Bitte sehr, gnädiges Fräulein. Ziehen und umdrehen. Na! Die Herzdame! Woher? Wie hast denn die direkt hinter den Buben gezaubert? Und die nächste Karte, junges Fräulein, bitte. Was? Pik Ass. Der Spieß des Satans. Und dann als nächstes? Kreuz Ass. Das Kreuz des Todes, gleich hinter der Herzensliebe. Memento Mori, mitten im schönsten Moment. Ja, musst du die Leute gleich so erschrecken? Lasst euch nicht verrückt machen. Musik! Oh, spiel's auf! Dieser bizarre Kneipenabend, alter Junge, war das letzte Mal, dass wir uns gesehen haben. Und ich will nicht verhehlen, war mir gar nicht so unlieb, dass ich ihn wieder los war. Howards esoterische Nervosität, überall Astralwesen, Nachtmare, Erscheinungen, Gesichter, Gelichter, Gelüster, einfach nicht auszuhalten. Nehmt ihr ihm das ab? Dieses ganze schwarze Tischgerücke? Ich glaube, dass ihm die Abergläubigkeit bloß dazu diente, seine Gläubigkeit zu kaschieren. Seine echte. Ich meine... Kann schon sein. Religiös zu sein, ist in unseren Kreisen nicht gerade salonfähig. Ja, da konnte man mit Spökenkickerei doch immerhin ein paar Lacherfolge erzielen. Wenn du dazu mehr wissen willst, wirst du dich nach Amsterdam begeben müssen. Amsterdam? Ja, muss um den 20. Mai rum gewesen sein. Er ist in Amsterdam gestrandet. Verlagsverhandlung mit Allard de Lange. Du weißt, die seine Jugend ohne Gott rausgebracht haben. Und wo Klaus Mann Lektor ist. Also gut. Nach Amsterdam. Wenn ich mich ranhalte, kann ich in 2 Tagen wieder in Paris sein. Dass ich mich aber auch verdammt nochmal nicht einfach mit diesen Ungereimtheiten zufrieden geben kann, statt zu lassen, wie es ist. Diese Geschichte macht mich verrückt. Eine Schlinge, aus der ich den Hals nicht mehr rauskriege, die sich aber auch nicht wirklich zuzieht. Entschuldigen Sie, wenn ich mit der Tür ins Haus falle, Herr Mann. Man sagte mir, Howard hätte Sie kurz vor seinem Tod noch hier in Amsterdam besucht. Komischer Kauz. Der hat die ganze Zeit über seltsame Unglücksfälle geredet, über groteske Krankheiten und Heimsuchungen aller Art. Wahrträume, Ahnungen, das zweite Gesicht... Und kein bisschen hinter vorgehaltener Hand, kein bisschen. Redet überhaupt nicht in bangen Flüstertönen über dieses Zeug, sondern lauthals leutselig. Und immer ein Lachen auf den Lippen, Lachen, Lachen, als würde er sich über sich selbst lustig machen. Sprudelt einfach so aus ihm raus, einfach so. Stimmt. Als ob er in einem von seinen Stücken mitspielt. Die schrägste Rolle, die er kriegen kann. Sag ich doch, der Mann ist Dichtung, durch und durch, Wahrdichtung. Hatte nichts von einem Hysteriker, nein. Oder vom pedantisch düsteren Liebhaber des Okkulten, ganz im Gegenteil. Robuste Gesundheit und Genussfähigkeit. Genuss. Aber er wusste viel von der Angst. Von der Angst? Vor den Nazis habe ich Keine so sehr große Angst, hat er gesagt, wortwörtlich. Es gibt ärgere Dinge, nämlich die, vor denen man Angst hat, ohne zu wissen, warum. Ich fürchte mich zum Beispiel vor der Straße, sagt er. Straßen können einem übel wollen, können einen vernichten. Moment mal, das kann nicht sein. Doch, das hat er gesagt. Straßen können einen vernichten, das weiß ich noch genau, da war ich kein bisschen benebelt. Das wird ja bedeuten, dass er den tödlichen Kastanienast vorausgeahnt hat, dass er wirklich und wahrhaftig das Opfer seiner eigenen Vorahnung geworden ist. Das heißt es dann wohl. In Paris munkelt man, sie hätten ihm Nachhilfe gegeben im Verträgeschmieden. Die Geschichte. Ich glaube, da war ich. Das war einer von meinen lichteren Momenten. Ich war ja gerade mal erst zurück. Zurück von meiner zweiten Entziehung. Aber Sie sehen, ja, muss Ewigkeiten her sein. Ich denke, das ist noch keine 2 Wochen her. Genau, sag ich doch, genau. Also, jedenfalls sag ich zum Horvath, fahren Sie nach Paris, suchen Sie Robert Ziotmak auf, der sucht händeringend Romanvorlagen für Drehbücher. Gut, sicher, Jugend ohne Gott, da müsste man natürlich eine klare Schwerpunktsetzung vornehmen. Es geht schließlich ums Bündeln der antifaschistischen Kräfte, da könnte so ein Film einen erheblichen Politisierungsschub leisten. Sagen Sie, frage ich ihn zum Schluss, Sie waren Mitglied in dieser Reichsschreiberlingsburschenschaft? Freiwillig heißt es, freiwillig eingetreten? Und er sieht mich ratlos an und sagt, ich weiß es auch nicht. Und ich hab's ihm geglaubt, Becher. Ich hab ihm verdammt nochmal geglaubt. Ein Pakt mit dem Teufel. Wie Faust. Bloß ahnungslos. Jugend ohne Gott. Seite 107. Wer mit Verbrechern und Narren zu tun hat, muss verbrecherisch und närrisch handeln, sonst hört er auf. Mit Haut und Haar. Fahnen heraus. Lieber Brot als Tod. Du bist auch nur ein Mensch, der möchte, dass seine Krawatte richtig sitzt. Ende Mai war Ödön dann in Paris aufgetaucht. Sein rundes Gesicht bestand nur noch aus einem einzigen breiten Lächeln. Es ging ihm verdammt nicht schlecht. Alles in allem durchaus beste Aussichten für seine Literatur. Spätestens jetzt, wo sein Roman verfilmt werden sollte. Mit stolz geschwellter Brust stand er in Paris auf dem Bahnsteig, als Hertha Pauli ihn in Empfang nahm. Aber dies Augenflackern, das hatte er immer noch. Hast du Papiere? Mehr fällt dir zur Begrüßung nicht ein. Pardon, Hertha, Entschuldigung, bitte. Alles nach Wunsch, alles nach Maß. Ich bin nur auf der Durchreise. Wie immer. Jedenfalls habe ich alles wunschgemäß erledigt, was Sie, oh Großmächtiger, mir in derotelegraphischer Anweisung aufgetragen haben. Treffen mit dem Französischübersetzer arrangiert und Gesprächstermin mit Robert Ziotmak. Letzteren bereits vorinformiert, dass der große österreichisch-ungarische Zampano ein Auge auf Hollywood geworfen hat. Was heißt, Aug drauf geworfen hat? Auf der Flucht frisst der Teufel Fliegen. Was soll ich anders machen? Des Weiteren, Ernst Josef Aurich, morgen früh um 10. Er kann allerdings keinerlei Inszenierungszusicherungen machen, hat er gesagt. Es ist zum Speiben. Überall läuft's. Bloß nicht da, wo's mir am wichtigsten wäre. Berlin ist einfach eine Katastrophe. Zwischendurch Alfred Döblin und diese russische Literaturagentin mit dem unaussprechlichen Namen. Und Walter Mehring, wohnhaft im gleichen Hotel wie der Rognaden selbst, Hotel de l'Univers. Möchten Majestät das Protokoll schriftlich? Hertha, die Papiere? Sehr wohl. Post von der Oheim aus Amerika, inzwischen eingetroffen, darin wohlbehalten ein Affidavit. Ein was? Die Bürgschaft, dass du ein anständiger Kerl bist. Hätte ich dir jedenfalls nicht ausgestellt, dass das schon mal ganz klar ist. Eingereicht bei der amerikanischen Botschaft und man hat mir versprochen, sich zu beeilen. Ich weiß nicht, Hertha. Also ich meine, hast eh alles grandios gemeistert, den ganzen Papierkrempel. Aber Hertha, bist der Wucht. Aber ich weiß nicht. Willst du mir damit sagen? Ich weiß nicht, ob ich hab will. Ob ich das schaff, so einen Satz über einen großen Teich. Haben schon ganz andere geschafft. Ja. Wo kein Mensch Deutsch redet. Ich brauch Deutsch, damit ich schreiben kann. Hertha, ich will nicht. Jetzt, wo ich alles eingefadelt hab, du bist nicht ganz bei Trost. Eigentlich muss ich bloß die Deppen rumkriegen, dass mich wieder spielen. Das sind eben nicht einfach irgendwelche Deppen, das sind Faschisten. Ja schon, aber wer sagt, dass man mit dem Teufel nicht frühstücken kann? Klar, lieber Hofdichter im Führerhauptquartier als im fernen Hollywood. Also soll ich dem Filmpapst wieder absagen? Na, bitte nicht. Voilà. Erzbube vor Erzdame und dahinter direkt ici Pik, Ass und Kreuz Ass. Memento mori. Ça veut dire... Alors, was haben Ihr vor nächste zwei, drei Tage? Geschäftliches. Da wird passieren ganz Besonderes. Entscheidend, vraiment. Pour votre Leben entscheidend. Une rencontre très importante, sans aucun doute. Wiedersehen mit Schicksal. Mit dem Schicksal? Si. Geschrieben in les cartes. Sie haben einen großen Wunsch. Ja, dass meine Stücke wieder aufgeführt werden, meine Bücher gelesen werden. In Deutschland. Nirgendwo anders. In Deutschland. Das brennt mir auf der Seele. Ah, c'est ça. Nicht sterb... Wie sagt man? Immortalität, Nichtsterblichkeit. Bei denen, die meine Sprache sprechen. Bon. Ici en Paris, Leute mit Einfluss en masse, die können helfen, votre Nichtsterblichkeit. D'accord? Mais mon Dieu, votre Augen plein de l'écrit de votre Angst. Monsieur, müsse nicht haben Angst vor Diable, pas du tout. Diable durch meine Karten Wahrheiten sprechen. In dieser Zeit teuflisch. Man muss Hand von Diable nehmen, wenn sie inhaltet. Mais, psst, silence. Er war offensichtlich besessen von dieser Wahnwitzidee, wollte an den Tisch des Teufels, der hirnverbrannte Idiot. Einfach unberechenbar. Je mehr man ihn zu fassen sucht, desto unberechenbarer. Jugend ohne Gott. Seite 48. Komisch. Ich glaube an den Teufel, aber nicht an den lieben Gott. Ich will nicht an ihn glauben. Nein, ich will nicht. Gott ist das Schrecklichste auf der Welt. Prost, Hertha. Prost auf Paris. Prost auf die schöne Literatur. Ahoi, Märchenprinz. Ist das Leben doch wieder ein Genuss. Ölen, du hast was. Was finden die Frauen eigentlich an mir? Bin ich denn so dämonisch? Howard, was ist mit dir? Hertha, es wird eng hier. Ich muss raus. Was ist mit dem Gespräch mit Siod, Mark? Außerdem, bei der Botschaft, das Visum wird trotz Affidavit und Atempo-Versprechen noch ein paar Tage auf sich warten lassen. Außerdem, ich... Und wenn wir noch ein paar Scheine drauflegen? Was ist los, Ödön? Diese Wahrsagerin, die hat mir gesteckt, dass in den allernächsten Tagen soll ich mich bereithalten für Schicksal. Hey, wo willst du hin? Mein Schicksal selbst in die Hand nehmen. Howard, hör auf! Das geht ins Auge! Was heißt das jetzt wieder? Schicksal selbst in die Hand nehmen. Erst tut er so, als würde er felsenfest an die Vorsehung glauben. Dann schlägt er plötzlich sämtliche Prophezeiungen in den Wind, nimmt was auch immer selbst in die Hand. Und dann will er gegen seine Angst vor den Nazis zu Felde ziehen, die er angeblich überhaupt nicht kennt. Jugend ohne Gott, Seite 74. Die Pfade der Schuld berühren sich, kreuzen, verwickeln sich. Ein Labyrinth, ein Irrgarten mit Zerspiegeln. Jahrmarkt, Jahrmarkt. Aber wir waren bereits ertrunken. Dem ewigen Meer der Schuld. So, und da dachten ich Sie... Ich könnte jedenfalls Österreich äußerst dienlich... Österreich gibt es nicht mehr. Könnte der Ostmarkt des Reiches sehr dienlich sein. Dienlich hört sich gut an. Dienlich für was? Für die Weiterentwicklung der deutschen Literatur und Kunst. Ausgesprochen lappriges Angebot. Für die Weiterentwicklung der deutschen Literatur und Kunst? Kein Mensch kennt doch Ihr Geschreibsel. Also weiß auch keiner, ob der Führer überhaupt daran interessiert ist, dass Sie die Schreiberei in seinen Dienst stellen. Heil Hitler! Herr... Sie? Pardon, kennen wir uns von irgendwoher? Aber ich muss mich empfehlen, dringende Besprechung. Langsam, langsam, langsam, junger Freund. Bisschen schwammig, Ihr Angebot, finden Sie nicht? Ich bitte, entschuldigen Sie mich, aber ich muss jetzt wirklich... Bitte. Nein, sagte ich, Sie bleiben. In Ordnung, Nickel. Sie können loslassen. Er bleibt. Schließlich freut er sich ja auch, dass wir uns so unverhofft wiedersehen. Sehen Sie, Hornwatt, so klein ist die Welt für Kunstfreunde. Tatsächlich, Sie sahen's. Bei allen Heiligen und Unheiligen hätte ich mir eigentlich gleich denken können, dass Sie zu denen gehören. Also in Staatsdiensten, der stramm deutsche Kunstliebhaber, der in aller Ruhe in der Schweizer Idylle sogenannte entartete Pornogemälde ersteigert. Nickel, lassen Sie uns einen Moment allein. Also, malen wir uns mal aus, man tät das Ganze an einer größeren Glocke hängen. Große Berliner Zeitung oder so. Was meinen Sie, die mir die Geschichte aus der Hand reißen? Ein Obernazi im Ausland kauft sich die Entarteten, weil er genau weiß, dass, wenn in ein paar Jahren der Spuk vom tausendjährigen Reich passé ist, die Gemälde, die er sich für kleines Geld unter den Nagel gerissen hat, dass die dann ein Vermögen wert sind. Sie haben doch überhaupt keine Beweise. Na, das mal dahingestellt, aber vermissen's nichts. Könnten Sie sich vielleicht ein bisschen klarer ausdrücken? Fangen wir andersrum an. Mein Angebot haben Sie ja eben mitgekriegt. Aber wir haben noch nicht über Ihre Gegenleistung gesprochen. Und zwar, Sie setzen sich für meine Stücke ein, sehen zu, dass, sagen wir, Glaube, Liebe, Hoffnung oder weniger verfänglich, die Geschichten aus dem Wienerwald in Deutschland wieder aufgeführt werden. Und dass meine Bücher in die Buchhandlungen kommen. Und außerdem lassen Sie mich unbehelligt, lebenslang. Ziehen also Ihren, sagen wir, Mitarbeiter ab, der es auf mich angesetzt haben. Und ich gebe Ihnen die Fotos. Fotos? Okay. Jetzt stellen Sie noch nicht blöder als wie Sahn. Sie kennen doch wohl diesen Pornografie-Paragraphen, dass sowas unter Strafe steht. Soll das hier eine Erpressung werden? Naja, warum nicht? Immerhin handelt es sich bei der Dame, die sich da auf den Fotos so freizügig in Pose hockt, doch wohl um... Naja, gegen Aktfotos ist freilich nichts einzuwenden, aber die Frage ist doch... Muss es mit der eigenen Tochter sein? Woher wissen Sie... Woher wollen Sie wissen, dass das meine Tochter... Wie kommen Sie an die Fotos? Sie scheinen ja ganz schön nervös zu sein. Sollte das Fräulein Tochter am Ende noch gar keine 3x7 alt sein? Ich brauche Ihnen wohl nicht zu versichern, dass es nicht folgenlos ist, den Chef des deutschen Auslandsdienstes in Paris zu erpressen. So naiv können nur Fersedrescher sein. Satan! Als ob wir es nötig hätten, wir Vertreter des tausendjährigen Reiches, als ob wir es nötig hätten, auf irgendwelche Bedingungen einzugehen. Aber gut, Hornwatt. Ich will in diesem Fall, weil Sie mir als Schöngeist so sympathisch sind, Gnade vor Recht walten lassen. Will sehen, was sich machen lässt. Wobei, auf die Vorab-Aushändigung dieser wie auch immer entwendeten Familienfotos und Porträtaufnahmen muss ich bestehen. Selbstverständlich. Ich gehe Sie gleich holen. Nickel! Stecken Sie die Pistole wieder ein. Sie wollen doch hier nicht in aller Öffentlichkeit durch die Gegend ballern. Nickel! Das lösen wir auf die Elegante. Der geht doch stracks wieder zu seiner Wahrsagerin. Wetten? Jawohl! Eindeutig. Das Mädchen auf den Fotos ist diesem Nazi-Saftarsch wie aus dem Gesicht geschnitten. Schon, aber... Aber wie kamen die Aktfotos in Horvaths Manteltasche? Herr Ödön, du führst mich an der Nase rum. Ich will nur wissen, wo er sich aufhält. Je ne sais pas vraiment. Je ne connais pas son nom. Reden Sie Deutsch mit mir. Ich wissen sein Haus. Sie fragen nicht meine Klienten Adresse. Aber wo wir uns aufhalten, das wissen Sie auszuposaunen an jeden Hinz und Kunz. Ich werde Ihnen zeigen, was wir mit Leuten anfangen, die ihre Zunge nicht im Zaum halten können. Robert Siodmak? Grüß Gott, Horvath, Ödin von Horvath, Klaus Mann schickt mich. Ich weiß, voll des Lobes in seinem Telegramm. Und Sie trauen sich, mit einem so einem undeutschen Schreiber sich zu treffen? Warum nicht? Schließlich sind wir hier in Paris und nicht in Berlin. Außerdem, meine Filme, die verleihen mir so eine Art Immunität oder sagen wir Narrenfreiheit. Und Ende August bin ich sowieso weg, rüber nach Amerika. Ich, aber Sie? Mordsgefährlich für Sie, sich mit einem jüdischen Filmemacher zu treffen. Okay. Wenn ihr überall Gespenster seht und glaubt, die sind allmächtig, die Nazis, dann habt ihr es deren Macht schon festgeschrieben. Alles, was im Entferntesten nach Antipropaganda riecht. Und Ihr Buch riecht reichlich streng danach. Das fürchten die wie der Teufel das Weihwasser. Hast es Sie? Nein, nein. Den Film mache ich, das ist klar. Ich klemme mich dahinter, sobald ich wieder drüben bin. Aber Sie müssen jetzt weg hier. Erzählen Sie um Himmels Willen keinem von unserem Gespräch. Am besten, Sie gehen ins Kino. Ich glaube, im Cinema Marignan läuft Disneys Schneewittchen. Schön unverfänglich. Naja, da komme ich gerade her. Ah. Gut, dann gehen Sie meinethalben spazieren, oder was? Auf jeden Fall schön gelangweilt. Und dann machen Sie, dass Sie in den nächsten Tagen hier rauskommen. Ja, alles schon eingefadelt. USA. Umso besser. Sie kommen nach Hollywood, okay? Und ich werde sehen, was ich für Sie tun kann. Am Abend dieses 1. Juni 1938 steht Paris urplötzlich bis zu den Knöcheln im Wasser. Platzregen, der sich gewaschen hatte. Wahrscheinlich noch völlig verzaubert von Disneys Schneewittchen und begeistert von Siodmaks Zusage, ist Horvath dann also durch den Gewitterregen spaziert. Und die Schöne stellt sich auch nicht unter, garantiert. Das weiße Kleid klebt ihr klatschnass auf dem Leib, bis sie es dann irgendwann auszieht, hoch in die Luft wirft und zusieht, wie es der Sturm auf seine Fittiche hebt und erst wieder loslässt, als er sich in einem von den Champs-Élysées-Bäumen verfängt. Bevor um 7:30 dann der Blitz einschlägt in die Kastanie und der wahnsinnige Wind tut ein Übriges, reißt diesen Mordsast ab. Ein abgebrochener Ast. Monsieur Horvath ist direkt in die Fallrichtung gelaufen. Am Hinterkopf getroffen. Mörder! Mörder! Beruhige dich, Hertha! Der Kommissar kann ja nichts dafür. Machen Sie sich auf die Suche nach den Mördern sofort! Die Nazis! Bringen Sie diese Schweine hinter Gittern los! Los, worauf warten Sie? Nein, da hatte keiner die Finger im Spiel. Außer dem Himmel. Jugend ohne Gott. Seite 90. Ich halte den Atem an. Was war das? Es war eine andere Stimme. Wer sprach da zu mir? Ich drehe mich nicht um. Und wieder hörte ich die Stimme. Diese Frau? Was macht diese Frau schon wieder da? Was läuft die mir ständig über den Weg? Und ausgerechnet jetzt, wo die Luft brennt. Hey, bleiben Sie stehen. Warten Sie. So warten Sie doch. Ich kenne Sie, schöne weiße Frau. Ich weiß, dass Sie ihn geliebt haben, dass Sie ihm die Fotos... Diese Wunde am Hinterkopf. Soll dieser Hornochse von einem Kommissar mal versuchen, mir weiszumachen, dass das nicht auch ein brutaler Schlag mit irgendwas Hartem, einem Eisenrohr oder was hätte sein können? Sicher. Günstiger konnte es für die überhaupt nicht kommen. Es kübelt wie aus Eimern, Sturm und Donnerradau. Sämtliche Passanten haben sich in irgendwelche Hauseingänge geflüchtet. Können die in Ödön in aller Ruhe aus den Élysée-Anlagen rübergeschleift und unter den runtergekrachten Ast drapiert haben? Ja, schön und gut. Aber wozu das Ganze? Wenn eure Verschwörungstheorie stimmt, dann sind die hier in Paris doch selbst die höhere Gewalt. Und wenn sie ihn unbedingt loswerden wollten, weshalb in drei Teufels Namen knallen sie unseren Horvath nicht einfach über den Haufen und lassen ihn an Ort und Stelle vergammeln? Hätte kein Haar nachgekräht. Wozu der ganze Zinnober? Ich glaube, wir müssen einfach begreifen, dass er tot ist. Wartet mal. Wo sind eigentlich... Vielleicht kann man dem Satan ja doch die Hölle heiß machen. Horvaths Idee war womöglich gar nicht so schlecht. Wo sind eigentlich die Fotos? Dass wir diesem Dressler, diesem Nazi-Kunstfreund, endlich das Handwerk legen. Die Aktfotos? Die hat Horvaths Bruder inzwischen weggeschmissen. War ihm peinlich. Das darf nicht wahr sein! Becher! Wo will er denn jetzt schon wieder hin? Mein Gott, was hat man ihnen angetan? Ihr Gesicht. Qu'est-ce que vous voulez, monsieur? Ich, Ich sehe in all eure Augen, wo sind die auf richtige Seite? Sie müssen aufpassen. Die auf richtige Seite leben toujours nah am Tod. Mais maintenant, die Gefahr steht vor die Tür directement. Vor welcher Tür? Ich verstehe nicht. Vor Tür von Zimmer, très confortable. Von Zimmer, wo man fühlt sicher. Also, Sie meinen... Wir müssen weg. Sofort. Die sind uns auf den Fersen. Wer zum Teufel? Eben der. Der Teufel. Weg hier. Nichts wie weg. Komm, Utz, jetzt spinnst. Jetzt, wo der Horvath nicht mehr Kraut und Rüben spintisieren kann, da steigst du in seine Fußstapfen, oder wie? Leute, das ist kein Witz hier. Die Nazis haben uns auf dem Kieker. Ich gebe euch Brief und Siegel. Die stehen vor der Tür. Gerade da, wo man sich am sichersten fühlt. Soll ich's dir beweisen, dass das Blödsinn ist? Ich brauche bloß die Tür. Ganz schlicht und ganz einfach. Horvaths Ast von Ulrich Land. Jugend ohne Gott. Seite 68. Drum tobte ein Orkan. Unten rührte sich nichts. Nur ab und zu knackte ein Ast. Ödün von Horvath, Jeff Zach.